Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 6 bis 9. Denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott, und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Doch nicht nur das, die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte: Alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segenanteil erhalten, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Gott segne dieses Wort. Glaube. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem Neuen Testament im Galaterbrief, dritten Kapitel, lernen wir mehr über den Glauben und was Glauben denn bedeutet. Und Paulus hilft der Gemeinde, den Galatern, zu verstehen, dass eben es nicht darauf ankommt, gute Taten zu vollbringen oder dem Gesetz, also dem mosaischen Gesetz Mose, den 10 Geboten, sich an diese zu halten, außerhalb und ohne Jesus Christus. Ja? Darauf kommt es an. Und Paulus nutzt eben hier das Beispiel von Abraham aus dem Alten Testament, um ihm eben zu erklären, dass es eben auf Jesus Christus ankommt. Und im Glauben an Jesus Christus. Und wir verstehen auch für uns heute dasselbe auch, dass eben es auf unseren Glauben in Christus ankommt und nichts anderes. Und ich möchte euch einladen, mal hier zu folgen, das mehr über Abraham zu lernen. Also geht mal ins Alte Testament rein, ins erste Buch Mose, ja, Genesis ist das, ja, also erstes Buch Mose, Kapitel 12 bis 25. Lernt mal über Abraham und Abraham. Und sein Glaube ist wichtig, denn das Gesetz, Mose war noch gar nicht geboren und das Gesetz war noch gar nicht durch Moses gegeben. Und Gott ruft dann Abraham, sein Name wird dann zu Abraham. Gott ändert seinen Namen zu Abraham. Aber Gott sagt zu Abraham: Ja, geh mal in die Richtung. Ja, ohne ihm zu sagen, wo denn nun das Ziel ist. Und Abraham ist dann gehorsam und folgt Gottes Ruf. Aber schaut mal, wie der Glaube sich in Abrahams Leben auswirkt. Ja? Und in seiner Frau Sarai wird dann Sarah auch geändert durch Gott. Und worauf es ankommt, ich möchte euch mal helfen zu verstehen, für uns alle auch uns zu erinnern, dass unser Glaube nicht eine gerade Linie ist. Ja? Und das war auch so bei Abraham so. Und das macht uns Mut auch zu verstehen, ja, vielleicht ist unser Leben nicht genauso wie Abrahams, ja, ist klar. Aber wir haben ja echte Menschen und echte Situationen, von denen wir lernen können. Und unser Glaubensweg ist eigentlich nie geradeaus. Und geht mal rein, also ins erste Buch Mose, Kapitel 12 bis 25, und lest mal, was da steht. Was da alles, wie Gott eben in und durch Abraham wirkt. Und hier eben, wie im Galaterbrief, haben wir eben die Wahrheit, das heißt, die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Und Paulus erinnert uns auch, dass das eben bedeutet, das sind wir die an Gott, die wir an Jesus Christus glauben. Auf Christus kommt es an. Ja? Und Jesus Christus hilft uns dann, in unserem Glauben zu wachsen und vor allem in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen, durch sein Wort, durch die Bibel. Und darauf kommt es an. Tagtäglich gute Zeit, gute Qualitätszeit zu verbringen, in Ruhe und Stille, Gott möglich, ja, und in Gottes Wort, in und durch Gottes Wort zu wachsen. Darauf kommt es an, in unserem Glauben. Lieber Herr Jesus, wir danken dir hier für diese Hilfe hier aus, was den Glauben nun anbelangt, aus dem Galaterbrief. Und wir hoffen, dass alle Menschen hoffen und beten, dass alle zu dir kommen und auch lesen über Abraham. Wir nennen ihn den Vater des Glaubens, ja, aus dem ersten Buch Mose, im Kapitel 12 bis 25. Und dass sein Leben alles andere an geradlinig war und vor allem eben auch sein Glaube über viele Jahre hinweg auch gestärkt worden ist. Und das macht uns Mut, in unserem eigenen Glaubensweg zu verstehen, dass es nichts ist, was wir in eigener Kraft tun können, außerhalb von dir, aber mit dir, unserem Jesus Christus, hilfst du uns, in unserem Glauben zu wachsen. Und dafür danken wir dir und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.